Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. So, damit Gerard was auf die Ohren bekommt, nehme ich doch schon heute auf. Also, ich wollte eigentlich heute am Sonntag schleudern, Honigschleudern wollten wir. Aber das Wetter sollte nicht mitmachen, es sieht auch nicht mehr so schön aus, das Wetter. Deswegen haben wir gestern den Honig geholt. Das heißt, wir waren draußen, mein Mann war in voller Imkermontur, ich nicht, weil ich sollte eigentlich nur einen Deckel zumachen, wenn die Wabe im Kasten ist. Deckel drauf ist, damit halt die Bienen werden halt abgeschüttelt von der Wabe, wo Honig drin ist. Und Deckel drauf, weil sonst gehen die Bienen da wieder rauf. Die wollen dann ihren Honig wiederholen aus den Waben raus. Um das zu verhindern, macht man halt einen Deckel drauf. Naja, wie das dann so ist, ich habe vor kurzem ja mal hier geschrien, ich bin noch nicht gestochen worden, ich warte eigentlich darauf. Ja, eigentlich habe ich darauf gewartet, in der Hand, Bein, Fuß oder so gestochen zu werden. Aber nein, es hat sich eine Biene auf meinem Kopf gesetzt. Meine Haare waren halt ein bisschen durcheinander da wohl. Die hat da wohl nicht wieder rausgefunden, hat ein bisschen rumgeterzelt. Und dann merkte ich schon, Tränen flossen halbwegs, weil es war ein sehr unschöner Schmerz. Tat sehr weh. Und vor allem lange. Ich habe dann nur rumgezwitschert, so Hilfe. Konnte nicht wirklich sagen, was ist, weil man musste erst gucken. Und ich Kopf, Kopf, Kopf. Und er fragte, wo? Da. Auf jeden Fall nicht sehr schön, aber dann gleich gekühlt mit Eiswürfeln. Ich weiß nicht, ob es einen Vorteil hat, wenn man sowieso Antihistaminika in sich hat. Weil normalerweise, wenn ich am Bein oder am Arm gestochen wurde, das ist immer sehr, sehr dick und wandert und ist schlimm. Dementsprechend hatte ich halt Panik, dass am Kopf irgendwas Schlimmeres passiert. Ist aber nicht. Das Einzigste ist halt, dass ich heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Ich konnte halt nicht draufliegen auf der Stelle. Das tat weh. Oder tut immer noch weh. Jetzt fängt es wieder an zu jucken. Müssten aber auch bald die Antihistaminika wirken. Kopfschmerztablette habe ich auch drin. Ich habe aber gelesen, dass Gerard nichts mehr zu hören hat und dann wollte ich mal helfen. Es ist ja auch sehr spannend und noch ist alles sehr frisch im Kopf. Aber das war auch nicht der einzigste kleine Zwischenfall, der passiert ist. Wie ich mich verarztet habe oder gekühlt habe, da hat mein Mann noch die restlichen rausgepackt. Dann haben wir schon zwei Kisten im Keller gebracht, sind wieder hoch. Und haben die restlichen geholt. Also wir sind mindestens 6 Mal, glaube ich, hin und her gelaufen, bis wir alle Waben drin hatten von uns. Dann haben wir im Keller erstmal sortiert und umgepackt. Und dann sind wir zu seiner Schwester, also meiner Schwägerin, rüber und haben ihre geholt, ihre Waben. Dann haben wir auch langsam angefangen. Also wir haben die Waben eingesammelt, haben dann entdeckelt. Ich weiß jetzt nicht mehr das Wort. Gestern fiel es mir ständig ein. Man hat also sowas wie eine große Gabel, sehr breit, wo man dann in den Waben reingeht, wo der Honig verdeckelt ist und macht den Deckel ab. Also entdecken. Und das auf beiden Seiten der Waben. Dann kommen 4 Waben in die Schleuder rein. Dann wird die Schleuder angemacht. Also es ist nach links und nach rechts, jeweils Gang 1 und Gang 2. Wir haben festgestellt, dass Gang 1 der schnellere ist. Also macht man erst Gang 2 nach links, dann Gang 2 nach rechts an. Und dann nochmal Gang 1, nach links und nach rechts. Das heißt, man hat 4-mal geschleudert in 2 verschiedenen Richtungen, abwechselnd immer. Und dann sind die Waben auch leer. Dann tauscht man einfach die Waben aus. Die nächsten 4 rein, die sind inzwischen ja auch entdeckelt worden. Wir waren nämlich zu 4. Schwägerin und Schwager waren auch da. War natürlich auch deren Honig mit dabei, den wir gemacht haben. Diesmal haben wir wirklich von jedem Volk getrennt den Honig gemacht. Nächstes Mal werden wir mischen. Aber es war mal interessant zu schmecken. Ist auch so, dass der aus dem pinken Volk, glaube ich, der ganz, ganz süße ist. Und von den anderen, die sind alle sich sehr ähnlich, auch süß, aber nicht ganz so süß wie der eine. Man kann ja auch von Wabe zu Wabe schon Unterschied merken, probieren. Wenn man dann genug Honig geschleudert hat, ist unten in dem großen Gefäß ein Loch, beziehungsweise der hat 2. Aber wir haben nur ein Loch gebraucht. Da stellt man dann den Honigeimer drunter, macht den auf und lässt es durch ein Doppelsieb laufen. Also es ist ein 2-teiliger Sieb, wo unten feinerer ist und oben ein bisschen gröberer. Das ist schon mal der erste Siebvorgang durch 2 Siebe. So haben wir fast jeden Honig schon fertig gehabt. Dann ging's ans letzte Filtern mit so einem, sieht aus wie eine Zipfelmütze, ist halt nur andersrum gehalten, den man dann festmachen musste, wo der dritte Siebvorgang quasi dann stattfindet. Dann ist es echt sehr, sehr reiner Honig, ohne Wachsreste und sehr lecker. Wir haben da auch von jedem Volk ein Probeglas gemacht. Das ist zum Kontrollieren. Wenn das nämlich anfängt, im Glas zu kristallisieren, muss man zum Honigtopf gehen und rühren. Rühren, rühren. Täglich dann, bis es die richtige milchige Konsistenz hat, wie man den Honig kennt. Dann ist er nämlich fertig. Dann kann man den umfüllen in Gläser. Nun ja, wir waren ja dabei, waren recht fleißig, fast fertig. Den Honig von meiner Schwägerin, der war fertig. Die sind dann auch nach Hause und wir zum Abendessen gegangen. Wir konnten ja erst nach 16 Uhr nach der Arbeit anfangen und haben 6 bis 7 Stunden im Keller verbracht. Ja, dann waren wir halt wieder zu zweit unten, um unser noch fertig zu machen. Die letzte Schleuderung, beim letzten Volk, die Schleuderung, da ging was schief. Ich weiß nicht, ob der Deckel nicht gerade saß. Auf jeden Fall ist er abgerutscht bei der Maschine und durch die Wucht des Schleuderns direkt in meinen Mann reingekracht, in die Seite. Hat er jetzt schön 2 blaue Streifen. Ich wusste nicht genau, was ist passiert. Ich habe nur gesehen, der Deckel ist geflogen, der ist kaputt. Mein Mann liegt da halbwegs schreiend auf dem Boden und ich hatte mein Handy nicht, das hatte er. Ich habe erst mal gefragt, wo ist denn mein Handy? Hilfe, was ist los? Hat nicht wirklich was gesagt. Er kriegte erst im Moment nicht so viel Luft, weil es halt gedrückt hat. Hat sich aber alles wieder beruhigt. In der Zwischenzeit hatte ich mein Handy gefunden, seine Schwester alarmiert, die ist dann noch rübergekommen und boah, bis er mir endlich sagen konnte, dass nichts Schlimmes passiert ist, ist ihm gut. Habe ich, glaube ich, 10 neue graue Haare bekommen. Und zwischendurch musste ich noch Honig retten, weil der Honigtopf hat sich verschoben und die Öffnung war noch auf. Das heißt, ein bisschen Honigverlust haben wir. So 150, 200 Milliliter Honig sind leider auf dem Boden gelandet und dann wurden die später weggespült. Ist nämlich ein Fliesenboden, da kann man super sauber machen. Ein bisschen schade drum. Aber der Schock war halt größer als dann doch das Endergebnis. Da bin ich aber auch froh drüber, dass es ihm wieder gut geht. Ja, mal hören, ob er davon überhaupt noch was merkt. Gestern durfte ich nicht drauf pieksen an den blauen Streifen. Naja, er an meinen Kopf ja auch nicht. Ist ja kein so schönes Gefühl dann, wenn man da am Kopf was hat. Na, ich habe jetzt für meine 2 Völker von wie heißt denn das? Nicht B-Tech, gibt extra so einen Namen. I-Beekeeper heißt es. Kann ja einen Link reinsetzen, falls sich dafür jemand interessiert. Da kann man auch so schöne QR-Codes, oder es werden QR-Codes für die Völker generiert. Die kann man sich ausdrucken und bei den verschiedenen Völkern hinmachen. Dann kann man nämlich scannen mit dem Handy und dann eingeben in der Stockkarte, was so los ist. Man kann verschiedene Stockkarten dort erstellen. Ich habe mir jetzt eine für Ableger erstellt gehabt, ein bisschen angepasst, also das Grundgerüst steht schon und man konnte halt noch ein paar Sachen dazufügen und ich dachte, da fehlt noch was, so Schwarmtrieb und Königin, da war mir einfach zu wenig dabei, das habe ich aber hinzugefügt und konnte es dann eingeben. Im Volk 2, im Pinken, da habe ich die Stockkarte gelassen, die drinne war, da konnte man auch ein bisschen was eingeben. Mal schauen, ob ich das so belasse oder umändere, weil für mich notiere ich auf dem Zettel ganz andere Sachen, aber das behält man ja im Kopf, ob Eier drin sind und Königinszellen und all sowas. Naja, notiere ich mir, wenn, dann ja auch. Ich habe mir ja auch notiert, dass ich noch keine Eier gesehen habe. Bei der Kontrolle am Freitag habe ich, nee, nicht Freitag, auch Samstag, da war ich aber vormittags dran. Da war ich in voller Montur, komischerweise, waren da die Bienen wesentlich freundlicher zu mir, obwohl ich direkt am Standort von den Bienen war. Ich hatte nämlich, um genau gucken zu können, nämlich auch meine Imker-Schutzmütze ab, weil dadurch mit diesen schwarzen Gitter kann man ganz schlecht sehen, ob da wirklich Eier drinne sind. Ne? Und das ist halt wichtig zu gucken. Und doch mal nochmal genau geguckt, ist die Königin da. Ich vermute sie bei den Eien auf Rahmen 5, weil da waren ganz, ganz viele Bienen drüber, da kann man ja nicht genug sehen. Königinszellenneue habe ich nämlich keine gesehen. Das heißt, die müssen eine haben. Oder die war gerade beim Hochzeitsflug. Wäre ja auch nicht schlecht. Genauso beim anderen Volk auch nicht. Da waren aber auch keine gebildeten Zellen. Und die haben schon sehr, sehr gut Honig eingesammelt. Das heißt, die werden beide Völker nicht verhungern. Die haben beide Honig. Die haben halt noch von einer Brutzelle, die vorher drinne war, noch genug Flugbienen, die Honig sammeln. Wird dann nur irgendwann auch Zeit, dass sie auch Eier legen. Aber da muss ich noch abwarten, da kann ich noch nichts machen. Erst wenn feststeht, ob die Königin keine Eier legt, wenn die dann gefunden ist, muss man die eventuell sonst austauschen. Oder beide Ableger wieder zu einem Volk machen. Wenn die zu schwach sind im Winter, dann macht man das dann sowieso, damit die überleben. Also es ist alles sehr, sehr interessant, was noch so kommt und was so passiert. Da wurde auch gestern gesagt, morgen gibt's ein Brötchen. Und tata, ich hatte heute früh auch Brötchen bekommen. Auch sehr schön. Zwar noch nicht mit dem Honig, aber Nektar hatten wir ja auch schon fertig. Bin mal gespannt, wie schnell das geht. Weil zwei Honigsorten davon, die waren schon sehr reif. Die mussten wirklich dieses Wochenende geholt werden. Die können schon eher kristallisieren. Das heißt, dass man eher rühren muss. Gibt so tolle Rührstäbe. Andere machen das mit einer Bohrmaschine irgendwie, aber da kann man sich die auch echt mit kaputt machen, die Maschinen. Wir probieren es, glaube ich, erstmal per Hand aus. Also es sieht aus wie so ein Kartoffelpüree-Stampfer in halt wesentlich größer, mit am Ende auch so ein Griff wie beim Spaten, womit man dann da rührt und dreht und macht. Bin ich wirklich mal gespannt, wie das denn läuft. Schleudern hatte ich mir eigentlich noch komplizierter vorgestellt oder noch klebriger, aber das geht. Kann ja genug Handschuhe anziehen oder probieren immer mal mit den Fingern. Das war nicht schlecht. Haben uns ja auch mit den Entdeckeln abgewechselt, ne, so dass nicht die ganze Zeit einer dasselbe machen muss. Dann hat man Sieb festgehalten oder halt die Schleuder ausgekratzt mit Tupperspatel, den man halt zur Hand hatte. Nehme ich ja eigentlich für den Kuchen machen, aber okay, haben wir jetzt mal für den Honig genommen. Ging super damit. Bisschen eingesaut hat man sich trotzdem, besonders beim Schleudern auskratzen. Die ist nämlich riesig. Die ist sehr, sehr groß. Ja, müssen ja auf vier Rahmen reinpassen, die immer halt, ja, wie ein Viereck quasi, sich gegenüberstehen immer. Die brauchen nämlich Platz, die können sich bewegen. Die haben ja auch jeweils vier Ecken, wo die dann hin können, in den Kanten, damit es so hin und her klappert. Muss mal gucken, welche Fotos oder ob ich auch ein Video mit einfüge, wo man das sehen kann. Ich wurde auch fotografiert dabei. Naja, meine Haare sehen da ganz furchtbar aus. Das war nämlich ja nach der Bienenattacke. Da habe ich die ja zwischendurch immer mit Eiswürfeln gekühlt und naja, wurde nicht besser dadurch, die Frisur. Ja, wesentlich schlimmer. Ich hoffe, ihr anderen hattet alle beim Event Spaß. Die Geocacher in Essen. Freue ich mich auch über Nachrichten. Ja, muss man mitreden, ne? Die hatten, glaube ich, weniger Spaß. Die durften nämlich im Garten bleiben, haben nicht so viel mitbekommen vom Schleudern. Aber das wäre für die auch viel zu klebrig und das wäre nicht hygienisch, wenn man die Hunde mitnimmt zum Schleudern. Nee, das muss nicht sein. Ich war ja schon froh, dass die Schleuder halt blitzblank sauber ist. Dass man das super vom Rand auch abkriegt, den Honig. Durch zwei Öffnungen ist die ja auch noch besser zu reinigen, also nicht schlecht. Haben wir im Keller auch umgebaut, da ist ein großes Waschbecken hingekommen. Noch ein zweiter Wasserhahn, womit man halt mit dem Schlauch dann auch wirklich die Schleuder ausspritzen kann und den Fußboden. Und wie das ja gestern Not tat, mussten wir ja wirklich den Fußboden säubern. Es hat mir so leid um den Honig und mein Mann sagt, wah, du kümmerst dich zuerst um Honig. Das stimmt gar nicht, ich habe zuerst gefragt, wie es ihm geht, was er hat. Und dann erst, ah, der Honig läuft aus. Nach dem Handy hatte ich auch gefragt, da meinte er, was, du willst doch kein Video machen, aber ich wollte ja mein Handy haben, um gegebenenfalls Hilfe zu rufen, beziehungsweise seine Schwester. Naja, so wird man missverstanden. Egal. Ich denke mal, das war auch mehr Spaß, weil er mich ja eigentlich auch kennen müsste. So, ich hoffe, man kann überhaupt gut verstehen, was ich rede. Denn zum einen Teil bin ich von der Medizin halt müde und zum anderen habe ich mich wohl ein bisschen bei meinem Sohn angesteckt, ein bisschen verschnupft. Gestern war es nur Heuschnupfen und heute Nacht hatte ich Husten. Oder heute früh war das ja. Heute Nacht waren wir ja noch halbwegs wach. Wir sind ja erst sehr, sehr spät zu Bett. Ich glaube heute erst. Aber wir wollten halt fertig sein mit einem Honigsieben machen. Man kann ihn ja nicht offen stehen lassen über Nacht. Das geht ja nicht. Das finde ich persönlich nicht hygienisch. Naja, und da man ja selber von dem Honig auch essen will, muss das auch wirklich top sein. Und da Verkauf auch stattfinden soll und zum Verschenken, muss es einwandfrei sein. Ja, ein sehr, sehr, sehr süßer Honig. Ich habe halt ganz viel probiert, immer mal da, mal da. Und auch der Honig von der Wabe, der ein bisschen bitterer war, so Kastanie, den merkt man im Gesamten dann gar nicht mehr. Das ist halt sehr, sehr süß dann gemischt mit Herb und das ist eine nette Mischung. Das war's dann erstmal. Gibt's erstmal ein bisschen Pause. Wer mich hören will, der hört beim Geocoin-Stammtisch einfach rein. Am Montag. Und allgemein montags. Tschüss.